Die südkoreanische Internetzeitung Minjungi Sori veröffentlichte am 25. August einen Artikel, in dem es gefordert wurde, zu untersuchen, dass die USA das Massaker in Gwangju stillschweigend durchgehen lassen und sogar es hinter Kulissen gesteuert hatten. Zuvor am 24. August berichtete die Zeitung anhand eines Dokuments des US-Außenministeriums, dass die USA die militärfaschistische Clique um John Doofan bei der pistolischen Ermordung der Aufständischen in Gwangju heimlich gelenkt hatten.